Good morning. Guten Morgen. Daniel and Eve were just talking about how beautiful the Passion translated and brings things to life. Daniel und ich sprachen gerade darüber, wie schön die Passion übersetzt und Dinge zum Leben erweckt. So case closed. Also Fall geschlossen. For the law and the Passion puts the word law in parentheses. Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz, die Passion-Übersetzung setzt das Wort in Anführungszeichen. The law of the spirit of life flowing through the anointing of Jesus has liberated us from the law of sin and death. Das Gesetz des Geistes des Lebens, das durch die Salbung Jesu fließt, hat uns vom Gesetz der Sünde und des Todes befreit. So, look at this. Schau das an. When the Bible talks about law in this case, it does not talk about the 632 rule. Wenn die Bibel in diesem Fall von Gesetz spricht, spricht sie nicht über die 632 Regeln. One of the problems that many people have in understanding what the Bible is saying is this. Eines der Probleme, die viele Menschen haben, um zu verstehen, was die Bibel sagt, ist folgendes. That we think one word has one meaning. Wir denken, dass ein Wort eine Bedeutung hat. But of course it doesn't. Many words have different meaning depending on its context, especially in the Greek. Aber natürlich tut es das nicht. Viele Worte haben viele Bedeutungen, je nach Kontext, besonders im Griechischen. But even in English, it does the same thing. Auch im Englischen ist es dasselbe und natürlich auch im Deutschen. You know, the law says that you cannot go 60 kilometers per hour here. Das Gesetz sagt, dass du hier nicht 60 Kilometer pro Stunde fahren kannst. Law in this case means a rule that somebody established. Gesetz in diesem Fall bedeutet eine Regel, die jemand aufgestellt hat. Because of the law of gravity, when your cup falls down, it's gonna break. Ein anderes Beispiel ist das Gesetz der Schwerkraft. Wenn dein Becher runterfällt, wird er zerbrechen. That's not a rule that some man decided one day. Everybody who drops a cup has to make sure that the cup breaks. Das ist keine Regel, die jemand eines Tages beschlossen hat. Jeder, der einen Becher fallen lässt, muss damit rechnen, dass der Becher zerbricht. It's a completely different use of the word law. Das ist eine völlig andere Verwendung des Wortes Gesetz. So, the law of gravity means there is a driving force installed in the universe. Das Gesetz der Schwerkraft bedeutet, dass es eine treibende Kraft gibt, die dem Universum zugewiesen ist. And I know there are people who don't believe in the law of gravity because they believe the earth is flat. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, die nicht an das Gesetz der Schwerkraft glauben, weil sie glauben, dass die Erde flach ist. Let me tell you what I believe. Ich sage dir, was ich glaube. I believe there's an earth and I live here to bring the kingdom. Ich glaube, dass es eine Erde gibt und dass ich hier lebe, um das Königreich zu bringen. That's what I believe with the conviction. Das ist, was ich mit Überzeugung glaube. I really don't care if it's flat, round or has corner or if it's a triangle. Es ist mir egal, ob die Erde rund, flach ist, Ecken hat oder ein Dreieck ist. As long as I bring the kingdom of God, I'm fulfilling my purpose here in this earth. Solange ich das Reich Gottes bringe, erfülle ich den Auftrag hier auf der Erde. But you know, it's the word law here has to be understood like this law of gravity, like this driving force that's been established. Das Wort Gesetz ist hier so zu verstehen wie das Gesetz der Schwerkraft, diese treibende Kraft, die etabliert wurde. So there is a law of the spirit. Es gibt ein Gesetz des Geistes. It's a driving force that is behind the whole spirit life. Es ist eine treibende Kraft, die hinter dem geistlichen Leben steht. And how does this work? Wie funktioniert das? For the law, the driving force of the spirit of life flowing through the anointing of Jesus. Das Gesetz, die treibende Kraft des Geistes des Lebens, das durch die Salbung Jesu fließt. So listen. Hör zu. That force that is so powerful that closed the case and eliminated the sinful nature. Diese Kraft, die so mächtig ist, dass sie den Fall geschlossen hat und die sündhafte Natur eliminiert hat. It can never be released unless it is joined to the anointing of Jesus Christ. Kann niemals freigesetzt werden, wenn sie nicht mit der Salbung Jesu verbunden ist. It doesn't flow because you are clever. Sie fließt nicht, weil du klug bist. It doesn't flow because you trust what you have learned through studying the Bible. Sie fließt nicht, weil du dem vertraust, was du durch das Studieren der Bibel gelernt hast. That driving force that's already in operation is directly connected to Jesus. Diese treibende Kraft, die bereits in Betrieb ist, ist direkt mit Jesus verbunden. And here is one of the huge keys that you have to grab. Hier liegt einer der riesigen Schlüssel, den du ergreifen musst. That driving force is not going to give you the victory over sin that Paul talks about in Romans chapter 7 at the end. Diese treibende Kraft wird dir nicht den Sieg über Sünde geben, worüber Paulus am Ende von Römer 7 spricht. If you are waiting for Jesus Christ to give you the victory over sin, you will experience Romans 7. The things I do, I don't want to do. The things I don't want to do, I do. Wenn du darauf wartest, dass Jesus Christus dir den Sieg über die Sünde gibt, wirst du Römer 7 erleben. Dinge, die ich tun will, die mache ich nicht. Dinge, die ich nicht tun will, mache ich. A miserable life. Ein unglückliches Leben. Because the driving force of life, which only flows through Jesus. Denn die treibende Kraft des Lebens, die nur durch Jesus fließt, it is never going to set you free from the power of sin. Setzt dich nie von der Macht der Sünde frei. Look what Paul says. Schau, was Paulus sagt. He says it has. That's past tense, liberated us from the driving force of sin and death. Er sagt, es hat, Vergangenheitsform, es hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes befreit. So what is Paul saying? Was sagt Paulus? Case closed. Fall geschlossen. Not only is there no accusation against you, but there is no more legal right for your sinful nature to dominate. Es gibt keine Anschuldigung mehr gegen dich. Aber es gibt auch keinen Rechtsanspruch mehr, dich von deiner sündhaften Natur beherrschen zu lassen. Case closed. Fall geschlossen. But that life that only flows through Jesus, if you actually believe it with all of your heart. Dieses Leben, das nur durch Jesus fließt, wenn du es mit deinem ganzen Herzen glaubst. So it's such a smart lie and strategy of the devil. Das ist so eine schlaue Lüge und Strategie des Teufels. We look at our day-to-day struggles and focus on it to try to overcome it. Wir schauen auf unsere täglichen Kämpfe, fokussieren uns darauf, zu versuchen, sie zu überwinden. All the time looking to Jesus to help us. Die ganze Zeit schauen wir auf Jesus, damit er uns hilft. You do not need the help of Jesus to overcome sin. Um Sünde zu überwinden, brauchst du die Hilfe von Jesus nicht. This almost sounds blasphemous. Dies klingt fast wie Gotteslästerung. But if the case is closed, that means you need no more help. Wenn der Fall geschlossen ist, bedeutet es, dass du keine Hilfe mehr benötigst. What you need now is to grab hold of this powerful truth by simple appropriating faith. Was du jetzt brauchst, ist, diese mächtige Wahrheit zu ergreifen, indem du dir den nehmenden Glauben aneignest, davon Besitz ergreifst. And you say, Jesus, you and the cross has closed the case and finished with this driving force. Und du sagst, Jesus, du und das Kreuz haben den Fall geschlossen und mit dieser treibenden Kraft abgeschlossen. Therefore, the power of sin and death is not going to dominate my life anymore. Thank you so much for it. Deswegen wird die Kraft der Sünde und des Todes mein Leben nicht mehr dominieren. Vielen Dank dafür. Let's imagine. Stellen wir uns vor. Just imagine. Stelle dir einfach vor. Every single Christian in the world. Jeder einzelne Christ auf der Welt. The moment he is tempted to sin. In dem Moment, in dem er zur Sünde verleitet wird. He simply looks at the cross. Schaut er einfach das Kreuz an. Totally does. So macht er es. Looks at the cross and say, Jesus, I thank you so much that right there you've closed the case. Er schaut das Kreuz an und sagt, Jesus, ich danke dir so sehr. Genau dort hast du den Fall geschlossen. I don't have to be controlled anymore by a single habit. Ich muss nicht mehr von einer einzigen Gewohnheit kontrolliert werden. And fix your eyes on the cross. Fixiere deine Augen auf das Kreuz. Was würde passieren? We would still be tempted. Wir würden immer noch in Versuchung geraten. But there would be zero life force in the temptation to sin. Aber in der Versuchung zu sündigen wäre keine Lebenskraft mehr. You see, your sinful nature does not give sin life and force and power in your life. Du siehst, dass deine sündige Natur der Sünde kein Leben, keine Kraft und keine Macht in deinem Leben gibt. Let me say that again. Ich sage es noch einmal. Your sinful nature does not give or does not empower sin in your life. Deine sündige Natur ermächtigt nicht zur Sünde in deinem Leben. Because your sinful nature has been destroyed. Denn deine sündhafte Natur wurde zerstört. Your wrong belief empowers sin in your life. Dein falscher Glaube bestärkt die Sünde in deinem Leben. So I have a little homework for you. Ich habe für dich eine kleine Hausaufgabe. Today you're going to walk throughout the whole day. Heute wirst du den ganzen Tag lang and you're going to do one thing only. Nur eine Sache machen. All day long, literally, all day long. Den ganzen Tag, buchstäblich den ganzen Tag. Just one day. Nur einen Tag lang. You're going to keep saying this. Wirst du dies immer wieder sagen? Quietly in your heart or if you want to out loud. Still in deinem Herzen oder wenn du willst, laut. Jesus, I thank you so much. Jesus, ich danke dir so sehr. That on the cross, the life force of sin has been destroyed. Dass am Kreuz die Lebenskraft der Sünde zerstört wurde. I am free. Ich bin frei. Just keep saying that. Sag das einfach immer wieder. And look at the cross and trust him. Und schau das Kreuz an und vertraue ihm. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.